Liebe Hörerin, lieber Hörer, mit wenig Worten will ich versuchen, Ihnen zu sagen, wer der Ernst Reuter war, der gestern Abend als regierender Bürgermeister Berlins plötzlich gestorben ist. Ich will versuchen zu erklären, warum die Staatsmänner der freien Welt, warum in Deutschland seine politischen Freunde wie seine Gegner, warum vor allem die Menschen in Berlin und in der Zone von diesem Tode so tief berührt sind. Seinen Lebenslauf will ich hier nicht schildern. Nur dies eine muss ich zum Verständnis sagen. Ernst Reuter hat 4 Laufbahnen durchschritten und kam dank seiner natürlichen Kräfte dabei 3-mal in leitende Stellungen. Der unbekannte deutsche Kriegsgefangene in Russland namens Ernst Reuter wurde 1918 Volkskommissar der Wolga-Sowjetrepublik. Er wurde bald danach Generalsekretär der Kommunistischen Partei Deutschlands. Lenins Empfehlungsschreiben dazu blieb für sein ganzes Leben gültig. Brillanter Kopf, Willenskraft, aber etwas zu unabhängig. Nun, er machte sich vom Kommunismus 1921 rasch und vollständig unabhängig und begann als Sozialdemokrat die kommunale Laufbahn. Er wurde Stadtrat in Berlin und schließlich Oberbürgermeister in Magdeburg. Während des Dritten Reiches war er 2-mal in KZs, musste emigrieren, wurde Berater der türkischen Regierung für Kommunalfragen und akademischer Lehrer in Ankara. Doch das war für ihn nur eine Wartestellung. Sobald er konnte, war er nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin. Der Mann, der die Welt kannte, der vor allem die Sowjetunion und die kommunistische Partei von innen her kannte, wurde der erste Vorkämpfer der freien Welt gegen den Kommunismus, ein standhafter Vorkämpfer auf vorgeschobenen Posten, auf der vom Roten Meer umspülten Insel der halben Stadt Berlin. Wie hat er das geschafft? Die Antwort ist sehr einfach. Das Herz, das gestern aufhörte zu schlagen, war das Herz von Berlin. Die Berliner haben das alle empfunden, als sie gestern Abend brennende Kerzen, Totenkerzen, in ihre Fenster stellten. Reuter war einer der wenigen Politiker, den Millionen Menschen wirklich geliebt haben. Warum? Wenn Reuter dachte, so dachte er mit dem Herzen. Wenn er sprach, sprach er aus dem Herzen zu den Herzen. So kam es, dass die Berliner und die Bewohner der Zone sich durch seine Reden, auch über den Rundfunk, verstanden fühlten und auf geheimnisvolle Weise im Innersten angesprochen fühlten. Ich selber habe Ernst Reuter noch vor wenigen Wochen in Stuttgart gesehen, zuletzt abends spät beim Bund der Berliner. Als ich ihn nach 2 politischen Versammlungen dorthin brachte, begrüßte ihn unendlicher Jubel. Wie ein älterer Bruder sprach er zu seinen Berlinern über Berlin. Er musste seinen Namen auf ihre Fahnen schreiben. Man spürte, der Mann Ernst Reuter war ihre Fahne. Er war es ohne jede heldenhafte Pose. Wie man ja auch in Berlin in diesen Jahren heldenhaftes Verhalten gesehen hat, aber keine heldenhafte Pose. Kommende Geschichtsschreiber werden das deutlicher herausarbeiten können als die heutigen Journalisten. In Berlin ist in den Jahren nach 1945 ein Stück Weltgeschichte entschieden worden durch die Kraft der Berliner und die Kraft des Mannes, den abgesehen von ein paar tausend kommunistischen Funktionären alle Berliner, unabhängig von Parteischranken, als ihren Führer anerkannten. Diese Kraft war Zivilcourage. Denken Sie bitte mit mir einen Augenblick zurück an die Zeit der Blockade Berlins durch die Sowjets. Die Berliner haben da angefangen, die Freiheit zu verteidigen, ohne dass ihnen irgendjemand von außen eine Unterstützung versprochen hatte. Reuter sagte zu seinen Berlinern, nur wenn Berlin mit der Verteidigung beginnt, wird die freie Welt zu Berlin stehen. Dann wird sie zu Berlin stehen müssen, weil beim Verlust des Kampfes um Berlin mehr verloren wäre als nur die Stadt Berlin. So wurde Berlin in Hunger und Kälte gehalten. Die Luftbrücke wurde gebaut, Kohlen und Nahrungsmittel wurden nach Berlin eingeflogen. Und die Sowjets gaben schließlich die Blockade auf, eben weil Berlin unter seinem Bürgermeister Reuter standgehalten hatte. Reuter war ein guter Organisator, aber das war es nicht, was seine Stellung begründete. Das war sein Herz. Und daneben die große Sachlichkeit, die ihn über den Parteienkampf hinaushob. Darf ich noch ein Erlebnis mit ihm in Stuttgart Anfang September hier schildern? In einer Wahlversammlung im Zirkus Althoff sprach Reuter in solcher Weise über den CDU-Bundesminister Jakob Kaiser, dass die sozialdemokratische Versammlung diesem CDU-Minister lebhaft Beifall klatschte. Zu dieser die Parteischranken sprengenden Sachlichkeit und Unabhängigkeit des Denkens kam die politische Fantasie, die ihm die politischen Möglichkeiten rasch vor sein geistiges Auge treten ließ. Diese Fantasie half den Kampf zur Zeit der Blockade gewinnen. Nebenbei, Reuter war am 17. Juni auf Dienstreise außerhalb Berlins. Vielleicht wäre der Aufstand der Arbeiter von Ost-Berlin und der Zone von ihm seit langem erwartet, von West-Berlin aus stärker gestützt und zu größerem Erfolg geführt worden, wenn er selber in Berlin gewesen wäre. Zur Organisationskunst, zur Sachlichkeit und Unabhängigkeit des Denkens, zur politischen Fantasie und zu dem starken Herzen kam ein starker Wille. Und das Ganze war so selbstverständlich. Und es wirkte so selbstverständlich, wenn er sagte, wir Berliner wollen über unser angebliches Heldentum von euch in Westdeutschland nichts hören. Es war ein ganzer Mensch, von dem wir Abschied nehmen müssen, weil selbst dies starke Herz sich im Kampfe verzehrt hat.